Rudolf, ich bin außer mir, man hat mich informiert. Du hast Journalist gespielt und gegen mich agiert. Alles Lüge? Streit nicht ab, was nachgewiesen ist. Heißt das, sie bespitzeln mich, den eigenen Sohn? Du misch dich in die Politik. Mit allem Recht. Doch, ohne Kenntnis und Geschick. Aber nicht so schlecht. Du setzt dich für die Ungarn ein. So wie Mama. Sprich nicht von deiner Mutter. Warum denn nicht? Sie denkt so wie ich. Darum hat sie sie verlassen. Das ist nicht wahr. Sie wollen nicht sehen, dass sie aus Angst die Zukunft verpassen. So denkst du nur, weil du nichts verstehst. Doch ich verstehe ihrem Altersstarrsinn. Opfern sie uns und das schwankende Reich. Was hält ihr ein? Sie wollen bewahren. Jedoch was sie ernten ist Hass.